Kundgabe 5647. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.04.1953. Wen Gott lieb hat. Wen Gott lieb hat, den lässet er gar oft steinige Wege wandeln und Lasten tragen, die ihn fast niederdrücken, doch immer nur zu seinem Besten. Denn jegliche Kreuzeslast kann ihm zum Segen gereichen bei der rechten Einstellung zu ihm, der sein Schicksal lenkt. Wen Gott lieb hat. Seine Liebe gilt wohl allen seinen Geschöpfen, doch in Sonderheit denen, die es nicht mehr weit haben, um das letzte Ziel zu erreichen. Er kennet eines jeden Menschen Gesinnung, und so weiß er auch, wie der einzelne Mensch zu seinem Gott und Vater von Ewigkeit steht. Und entsprechend fasset er ihn oft an, um ihm zum Erreichen des Zieles zu verhelfen. Und so nur dürfet ihr euch erklären, dass oft gotttreue Menschen, die offensichtlich ihm zu Willen sind, leiden müssen und oft einen schweren Lebenskampf führen müssen, der an der Güte und Liebe Gottes mitunter zweifeln lässet. Gott weiß es, wozu alles gut ist. Und so nur die Menschen überzeugt wären von seiner Liebe und Güte, würden sie auch alles Schwere als Schickung Gottes erkennen und sich nicht auflehnen. Sie würden sich von Gottes Liebe erfasst wissen und geduldig warten, bis das Schicksal sich wieder wendet. Es ist wahrlich viel Leid auf der Erde. Es schmachtet die Menschheit unter seinem Druck, aber sie erkennt sich nicht als erziehungsbedürftig und lehnet sich daher innerlich auf, wo sie nur ergeben sich fügen sollte, auf das alles Schwere ihr wieder abgenommen würde und die Hilfe Gottes offensichtlich in Erscheinung tritt, dass Gott als liebender Vater zu erkennen wäre von jedem, der ihn erkennen will. Die Gott lieb hat, lässet er leiden. Wohl kaum werden diese Worte gläubig ausgesprochen, denn kein Mensch denkt daran, dass Leid ein wahrhaft wirksames Erziehungsmittel ist in einer Welt, wo nur immer das angestrebt wird, was dem Körper wohltut, wo die Liebe Gottes nicht gesehen wird in Zuständen der Not und des Kummers. Und dennoch ist es seine Liebe, die sich äußert so, wie es für die Seele dienlich ist. Denn Gott weiß um den Segen des Leides. Und er wendet darum oft solche Mittel an, um die Menschen von der irdischen Welt zurückzuhalten. Er will sie lieber leiden sehen, als untergehen in dem Morast der Welt und ihrer Sünde. Er weiß, dass Krankheit und Schmerzen eine Wandlung hervorbringen können, dass aber niemals die Welt einen geistigen Erfolg für die Seele bieten kann, dass darum die Welt zuerst zurückgestellt werden muss, wozu Gott seine indirekte Hilfe gibt, indem er die Menschen zurückhält von der Welt und ihren Gefahren durch Mittel, die wohl scheinbar die Liebe Gottes vermissen lassen, doch niemals für die Seele verderblich sind. Es sei denn, der Mensch bäumt sich auf gegen das Schicksal und er rufet nach seinem Gegner. Dann wird ihm wohl geholfen werden, doch anders, als es der Mensch denkt. Er hilft wohl, doch niemals ohne Gegenleistung. Und diese Gegenleistung ist das Abtreten der Seele an ihn. Darum ergebet euch in den Willen Gottes, so ihr betroffen werdet von Not und Leid. Murret und klaget nicht, beuget euer Haupt unter seine Anordnungen und richtet eure Augen nur auf zu ihm. Und er wird das Kreuz von euch nehmen. Er wird es euch leicht machen, so wie ihr euch ihm und seiner gnadenvollen Führung willenlos überlasset. Denn ihr könnet euch immer geliebt wissen von ihm, der nur durch Leid und Not euch selbst gewinnen will für sich, der eure Seele läutern will und ihr immer wieder Gelegenheit gibt, sich in Geduld und Sanftmut zu erproben, auf dass dann die Hilfe Gottes sichtlich kommt, auf dass seine Liebe sichtlich eingreifet und er auch alle Wunden heilet zur rechten Zeit. Amen.